haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Schrumpfkopf. In der Zeitung las ich, dass in irgendeinem Urwald drei neue Tierarten entdeckt worden waren. Im Radio wurde berichtet, dass es auf dem Mars mehr Wasser gibt als bisher angenommen. Und im Fernsehen suchten sie nach neuen Stars. So bekommt jeder, was er verdient. Für mich hieß die milde Gabe Fleischer. Der ältere Herr wollte mich in einem Gartenrestaurant treffen. Ein herrlicher Tag, finden Sie nicht auch? Doch, doch, aber von der Sonne allein kann unser Eins nicht leben. Ich lebe von meiner Pension. Ich bin ein zufriedener Mensch. Mir geht es gut. Das ist erfreulich für Sie. Haben Sie mir sonst noch etwas mitzuteilen? Ich bin 70 Jahre alt. Und ich bin hungrig. Der Wurstsalat schmeckt hier ausgezeichnet. Bedienung! Ich glaube, der Herr hier möchte zahlen. Nicht so eilig. So ein herrlicher Tag. Leisten Sie mir ein wenig Gesellschaft. Auch. Mein Rücken schmerzt. Ich wusste, dass es so kommen musste. Als Doktor ist mein Honorar dreimal so hoch wie als Privatdetektiv. Sie sind auch noch Arzt? Das ist ja hochinteressant. Soll ich Sie in eine Klinik einweisen lassen? Nein, danke. Ich habe sowieso nur noch ein paar Wochen. Das ist bedauerlich. Es sei denn, Sie retten mich. Als Arzt oder als Privatdetektiv? Mir wurde ein Schrumpfkopf gestohlen. Ihr eigener oder ein fremder? Ein echter. Und den bewahren Sie zu Hause bei sich auf? Ja, in meinem Bett. Gehe ich recht in der Annahme, dass sich schon lange keine Frau mehr in Ihr Bett verirrt hat? Sie müssen den Schrumpfkopf finden, sonst sterbe ich. Der Reihe nach. Wann wurde Ihnen der Schrumpfkopf gestohlen? Vor 3 Tagen. Haben Sie den Diebstahl der Polizei gemeldet? Ich glaube nicht, dass es legal ist, einen Schrumpfkopf zu besitzen. Ich kenne einen Polizisten, der einen besitzt und damit keine Probleme hat. Der Schrumpfkopf wurde mir vor 30 Jahren von einem Medizinmann im Kongo geschenkt. Damals ging es mir miserabel, gesundheitlich, finanziell und überhaupt. Er ist mein Talisman. Seither geht es mir gut. Der Schrumpfkopf soll übrigens einem gewissen Fridolin Krautschmidt gehört haben. Ein Schweizer Abenteurer, der um die Jahrhundertwende in Afrika unterwegs war und als verschollen gilt. Hat der Schrumpfkopf einen Wert? Natürlich, aber sein ideeller Wert ist weit höher. Wie gesagt, er ist ein Talisman. Wer ihn besitzt, wird glücklich und bleibt gesund. Wer ihn aber verliert, zerstört oder ihn sich stehlen lässt, stirbt innerhalb weniger Wochen. Und diesen Blödsinn glauben Sie? Ich möchte es nicht darauf ankommen lassen. Besorgen Sie mir den Schrumpfkopf wieder. Wurde sonst noch etwas gestohlen? Nein. Und wer wusste alles von dem seltsamen Talisman? Niemand. Weshalb sollte ihn dann jemand klauen? Niemand wusste davon. Außer meine 3 Kinder, 2 Töchter und ein Sohn. Eine meiner Töchter ist bei meiner Ex-Frau in Österreich aufgewachsen. Aber alle 3 haben es zu nichts gebracht in ihrem Leben. Und einer von Ihnen möchte jetzt mit dem Talisman glücklich werden. Es sieht ganz danach aus. Haben Sie einen konkreten Verdacht? Ich habe zu allen 3 kein inniges Verhältnis mehr. Trotzdem beelendet es mich, wenn ich daran denke, dass mein eigenes Fleisch und Blut in mein Haus eindringt und mich bestiehlt. Sorgen Sie dafür, dass ich wieder in Ruhe schlafen kann. Offenbar konnte der gute Mann nur schlafen, wenn ein Schrumpfkopf neben ihm lag. Eine Erfahrung, die er mit vielen Frauen teilte. Er gab mir die Adressen seiner Kinder, die allesamt um die 40 waren. In meinem Büro trank ich mehrere Tassen Kaffee, füllte 3 Zettelchen mit Namen aus und loste. Es traf Frau Janine Weber, die an einer lärmigen Straße in einem baufälligen Haus wohnte. Sind Sie Gerichtsvollzieher? Ganz im Gegenteil. Sie bringen mir Geld? Das muss ein Missverständnis sein. Haben Sie denn nie Glück im Leben? Würde ich hier leben, wenn ich Glück im Leben hätte? Es gibt Menschen, für die ist Glück nicht gleichbedeutend mit materiellem Wohlstand. Sind Sie Seelsorger? Oder von einer Sekte? Maloney ist mein Name. Ich bringe Menschen Glück. Vor allem, wenn sie weiblich sind und alleinstehend. Ich suche keinen Mann. Ach, hat das meine Schwester ausgeheckt? Die Tanja hat nicht alle Tassen im Schrank. Sie will mich verkuppeln, wie ein Teenager. Ist doch lächerlich. Wenn ich einen Mann will, dann kriege ich auch einen. Naja, aber wenn es ernst wird, hauen die Männer wieder ab. Und wie steht es mit dem ersten Mann in Ihrem Leben? Markus? Der schwitzte ständig und war lausig im Bett. Ich dachte an Ihren Vater. Auch das noch? Will Tanja, dass wir uns versöhnen? Wenn es etwas gibt, was ich in meinem verkorksten Leben schätze, dann ist es der Umstand, dass es keine Familienfeiern mehr gibt. Weil wir nichts mehr zu feiern haben. Oder schickt sie meinen Vater? Wäre das so schlimm? Nee, aber sinnlos. Er will mit uns nichts mehr zu tun haben und wir mit ihm nicht. Vater ist selbstzufrieden und arrogant. Und er wählt konservativ. Ich bin für die Revolution. Wann haben Sie Ihren Vater zum letzten Mal besucht? Moment mal. Ist etwas mit ihm? Ist er... Ich hoffe, dass Tanja nicht schon alle Wertgegenstände weggeräumt hat. Ich muss sofort zu seinem Haus. Haben Sie ein Auto? Ich versuchte ihr zu erklären, dass ihrem Vater nichts zugestoßen war. Doch sie hörte nicht zu und fluchte über ihre Schwester und ihren Bruder, die vorhätten, sie um das Erbe zu bringen. Als wir meinem Klienten gegenüberstanden, wurde Frau Webers Gesichtsfarbe noch ein wenig feuriger. Was soll das? Ich dachte, du bist tot. Hätte dir das gefallen? Es reicht. Was soll dieses alberne Spielchen? Wer ist dieser Mann? Er arbeitet für mich. Meloni, aber das wissen Sie ja bereits. Langsam geht mir ein Licht auf. Ein Schnüffler. Du spionierst deine eigenen Kinder aus. Aber wozu? Herr Fleischer vermisst etwas. Was denn? Liebe? Zuneigung? Die haben wir auch vermisst, als wir Kinder waren. Ich war kein guter Vater, ich weiß. Aber was kann ich dafür, dass eure Mutter mit diesem Halodri aus Österreich durchgebrannt ist? Lass Mutter aus dem Spiel. Sie hat bitter dafür bezahlt. Du aber warst nicht einmal an ihrer Beerdigung. Das ist alles so lange her. Wir sollten wie erwachsene Menschen darüber reden. Und darüber stehen. Ich stehe aber nicht darüber. Mein Leben ist verpfuscht. All meine Chancen hast du mir geraubt. Wäre ich in einer intakten Familie aufgewachsen? Wäre ich heute Schauspielerin, Bankangestellte oder Reiseleiterin? Ich habe aufgehört zu zählen. Aber vor etwa 5 Jahren warst du dabei, die 28. Ausbildung zu beginnen. Keine hat sie fertig gemacht. Fertig gemacht hat sie immer nur alle anderen. Das geht diesen Kerl einen Dreck an. Vielleicht sollten wir uns jetzt ein wenig über den Schrumpfkopf unterhalten. Er will über Gustav sprechen? Nein. Gustav ist mein Sohn, Tanjas Bruder. Ein Vollidiot. Du weißt doch, dass ich einen Original-Schrumpfkopf besitze. Ein ekelhaftes Ding. Er hat es mir gezeigt, als ich 12 war. Seither habe ich Albträume. Das war ein Fehler, zugegeben. Aber ich habe dir die Psychotherapie bezahlt. Einen Moment, bitte. Er geht nach oben. Er tut immer so geheimnisvoll, wenn er telefoniert. Früher hatte er ein Telefon im Keller. Ja, er rief nie jemanden an, wenn eines der Kinder in der Nähe war. Er hat einen Dachschaden. Wissen Sie, wo er seinen Schrumpfkopf aufbewahrt? Ist doch mir egal. Den kann Gustav haben, wenn es soweit ist. Ist mein Vater vielleicht todkrank? Mir können Sie es ruhig sagen. Ich kann mit so etwas umgehen. Ihr Vater glaubt, dass er bestohlen wurde. Sind etwa die Uhren weg? Das wäre eine Katastrophe. Er hat keine Versicherung und die Dinger sind ein kleines Vermögen wert. Gute Nachrichten, Meloni. Der Schrumpfkopf hat sich gemeldet. Also doch, Gustav. Deshalb ruft er dich an. Nicht Gustav, aber der Mann, der den Schrumpfkopf gestohlen hat. Er will sich mit mir treffen heute Abend. Will er Geld? Na ja, aber keine riesige Summe. Du wirst erpresst? Das ist kriminell. Wer tut so etwas? Kommen Sie mit, wenn ich mich mit ihm treffe. Soll ich auch mitkommen? Kriege ich vielleicht eine Belohnung, wenn ich den Kerl unschädlich mache? Das überlassen Sie mal schön mir. Ich möchte zusehen. Du gehst nach Hause und schreibst ein paar Bewerbungen. Sie protestierte lauthals, aber ihr Vater blieb unbeeindruckt. Am Abend fuhren wir an die Stadtgrenze. Der Erpresser wollte sich mit meinem Klienten in der Nähe eines Bahnübergangs treffen. Als wir dort eintrafen, sahen wir Scheinwerfer. Drehen die einen Film? Sieht mir eher nach einer Doku-Soap aus. Na, Maloney, sind Sie wieder einmal rechtzeitig zum Leichenschmaus eingetroffen? Da vorne liegt eine Leiche? Allerdings, ein junger Mann. Er ist erstochen worden. Kann auch keine 2 Stunden her sein. Und was ist mit meinem Schrumpfkopf? Nehmen Sie Aspirin und lassen Sie die Polizei ihre Arbeit tun. Oder sind Sie einer dieser Mord- und Totschlagtouristen, die sich gerne Verbrechen und Unfälle anschauen? Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Mein Klient versuchte vergeblich, bis zu dem Toten zu gelangen, um in dessen Taschen nach dem vermissten Schrumpfkopf zu suchen. Ich tippte darauf, dass dem Mann nicht nur das Leben, sondern auch der Schrumpfkopf genommen worden war. Falls er denn je im Besitze des Zweiteren gewesen war. Uns blieb nichts anderes übrig, als zu erzählen, weshalb sich mein Klient und ich am Bahnübergang eingefunden hatten. Nur so hatten wir eine Chance, einigermaßen ungeschoren davon zu kommen und Informationen über den Verbleib des Schrumpfkopfes zu erhalten. Üble Sache, Maloney. Der Mann ist erstochen worden. Und Sie wollten sich also mit ihm treffen? Wie heißen Sie doch gleich? Schafskopf? Schrumpfkopf? Ich hieß und heiße Fleischer. Und ich vermisse meinen Schrumpfkopf. Sie sollten froh sein, dass Sie ihn los sind. Die Leute sind nicht mehr normal, Maloney. Mal kommen Sie und sagen, dass Sie Ihre Grippe vermissen oder Ihren Durchfall. Ein Schrumpfkopf ist keine Krankheit, sondern eine Rarität. In der Schweiz gibt es nur zwei davon. Einer steht vor uns und einer wurde Herrn Fleischer gestohlen. Keine Beleidigung, Maloney. Sonst buchte ich Sie ein, auf der Stelle, zusammen mit diesem Mann hier. Fleischer. Hans Fleischer. Das werden wir überprüfen. Woher wissen Sie eigentlich, dass der Tote der Mann ist, der Sie erpressen wollte? Trägt er einen gelben Anzug? Das war sein Erkennungszeichen. Ein geschmackloser Erpresser? Oder hat er sich von einem Modedesigner in die Irre führen lassen? Die Leiche trägt tatsächlich einen gelben Anzug. Der Tote heißt übrigens Dickmann und stammt aus Deutschland. Dann müssen Sie bei der Leiche nach dem Schrumpfkopf suchen. Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Verhaftet? Ich? Soll ich Ihren Anwalt anrufen? Ich habe keinen Anwalt. Ich bin noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Das werden wir überprüfen. Legen Sie sich flach auf den Boden, Hände auf den Rücken. Spinnt er? Vermutlich hat er einen Weiterbildungskurs besucht und will jetzt sein Wissen anwenden. Auf den Boden! Zähle bis drei und danach werde ich schießen. Ist schon gut, schon gut. Aber ich ruiniere meinen Anzug. Das ist Leinen mit Seide. Sie können den Anzug ausziehen, bevor Sie sich hinlegen. Gut, ja. Sehen Sie, Maloney, dieser Mann ist unterwürfig und triebgehemmt. Ein typischer Massenmörder. Ich werde dafür sorgen, dass er verwahrt wird bis ans Ende seiner Tage. Tatsächlich wurde mein Klient kurz darauf abgeführt. Ich stand noch ein wenig herum und belauschte einige Gespräche unter den Polizisten und Ärzten. Offenbar hatte niemand beim Toten einen Schrumpfkopf gefunden. Da ich nichts Gescheiteres zu tun hatte, besuchte ich den Sohn meines Klienten. Er lebte in einem Wohnwagen, in dem es nach billigem Wein stank. Sie können die Pizza auf den Tisch stellen. Muss rasch den Boden aufwischen. Scheiß Flasche. Ist einfach umgefahren. Nichts mehr wert, die Flaschen heutzutage. Die machen das bewusst. Flaschen, die von selber umfallen und zerbersten. Damit man mehr kaufen muss. Gauner sind das. Alles Gauner. Apropos Gauner, Ihr Vater ist vor einer Stunde verhaftet worden. Tatsächlich? Hat er wieder Schulmädchen angesprochen? Schulmädchen? Ein Scherz. Er ist harmlos. Ein einsamer alter Gauner. Wenn ich an ihn denke, mag ich ihn. Aber wenn ich ihn sehe, werde ich rasend. Und weshalb? Weil Ihr Vater einen Schrumpfkopf hat und Sie nicht? Ach, gehen Sie mir weg mit diesem Schrumpfkopf. Ist doch gar nicht echt. Sind doch alles Gauner da unten in Afrika. Hat uns den Schrumpfkopf gezeigt, wenn wir nicht artig waren? Hat es was gebracht? Ist doch lächerlich. Aber Sie wissen, wo er ihn aufbewahrt. Den Schrumpfkopf? In seinem Bett. Kein Wunder, lebt er allein. Mir doch egal. Die Weiber sind auch alles Gauner. Heucheln Gefühle und hauen ab, wenn du keine Kohle mehr hast. Alles Gauner. Ihr Vater wird verdächtigt, einen jungen Mann getötet zu haben. Einen jungen Mann? Ja. Alles Gauner, diese jungen Typen. Überfälle, Diebstahl, Vergewaltigung. Man sollte die Arbeitslage einführen. Und was arbeiten Sie? Ich finde keine Arbeit. Alles Gauner in der Wirtschaft. Kassieren ab und lassen uns Arbeit entgegenstehen. Und was machen die Politiker? Dämlich grinsen. Alles Gauner, ich weiß, ich weiß. Wann kommt endlich die verdammte Pizza? Warte seit fast einer Stunde. Diese Pizzabäcker sind doch alles Gauner. Möchten Sie einen Schluck? Er zeigte auf den Eimer, in dem er mit einem großen Waschlappen den Wein vom Boden aufgenommen hatte. Tatsächlich kippte er Wein aus dem Eimer in ein Glas und begann zu trinken. Mir wurde übel und ich verabschiedete mich. Auf der Straße sah ich den Pizzakurier, der auf seinem Motorrad verzweifelt eine Karte studierte. Ich fuhr zurück in mein Büro, trank zwei Whiskys und legte mich hin. Am nächsten Morgen fuhr ich ins Polizeipräsidium. Dieser Fleischer behauptet, dass er die ganze Zeit mit Ihnen zusammen war, Maloney. Das stimmt nicht ganz. Ich fuhr am Nachmittag zurück in mein Büro und traf mich mit ihm am frühen Abend wieder. Er hatte also genug Zeit, um diesen Dickmann zu ermorden. Warum sollte er... Genug... Der Mann glaubt, dass er ohne diesen Schrumpfkopf sterben muss. Das ist ein Motiv, Maloney. Das klingt alles wie ein Kreuzworträtsel, in das Sie die falschen Worte geschrieben haben. Ich irre mich selten, Maloney. Nur manchmal. Bei so ganz modernen Sachen, da wundere ich mich. Theaterstücke und so. Otto Strauß zum Beispiel. Otto Strauß. Früher war Strauß ein Komponist. Oder ein Vogel. Oder ein Politiker. Ich habe mich erkundigt, diesen schreibenden Strauß gibt es auch schon lange. Aber er ist mir erst einmal in einem Kreuzworträtsel begegnet. Bildung ist unerlässlich, wenn man idiotische Rätsel lösen will. Und Intelligenz ist unerlässlich, wenn man Morde aufklären will. Apropos Morde, Maloney. Dieser Dickmann ist einschlägig vorbestraft. Erpressung und Totschlag. Vielleicht wollte er zusammen mit Ihrem Klienten ein Ding drehen. Oder Ihr Klient... Hatte etwas mit diesem Dickmann soll vorkommen, Maloney, älterer Mann und junger Liebhaber. Er nahm nachdenklich ein Rätselheft in die Hand und begann darin zu blättern. Seine Miene hellte sich auf und ich machte mich aus dem Staub. Tanja Fleischer hieß die zweite Tochter meines Klienten. Und auch sie schien nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens zu wandeln. Ich mag das nicht, dass Sie sich neben mich setzen. Ihre Nachbarn sagten mir, dass ich sie hier finden kann. Meine Nachbarn? Hier können wir gestohlen bleiben. Wer sind Sie und was wollen Sie von mir? Ich bin Privatdetektiv und arbeite für Ihren Vater. Und was geht es mir an? Ihr Vater wurde verhaftet, weil er verdächtigt wird, einen gewissen Dickmann ermordet zu haben. Mein Vater ein Mörder? Das ist doch lächerlich. Es scheint sich alles um den Schrumpfkopf zu drehen. Was für ein Schrumpfkopf? Ja, Sie wissen nicht, dass Ihr Vater einen Schrumpfkopf besitzt. Ach so, der Guido. Der Schrumpfkopf hat einen Namen? Vor 20 Jahren, wie ich in die Schweiz zurückgekommen bin, da hat es bei uns in der Stadt einen Politiker gegeben, der Guido irgendwie geheißen hat. Ich hab den Schrumpfkopf Guido genannt, weil er mich so an den Politiker erinnert hat. Und Sie wissen, wo Ihr Vater diesen Guido aufbewahrte? Ja, in seinem Bett. Kein Wunder, dass ihn die Mama verlassen hat. Und auch kein Wunder, dass es uns Kindern nichts geworden ist. Sie füttern Tauben im Park. Ich arbeite in der Nacht als Aufseherin in einem Spielsalon. Und es ist Ihnen egal, was aus Ihrem Vater wird. Sagen wir es einmal so. Wenn er ins Gefängnis kommt, dann kann ich ihn dort besuchen und vielleicht freut er sich auch drüber. Bei ihm zu Hause, da hat er sich nie über meine Besuch gefreut. Auf dem Weg in mein Büro machte ich mir meine Gedanken zu dieser tollen Familie. Woher wusste dieser Dickmann, dass der Schrumpfkopf existierte und dass man Fleischer damit um ein Lösegeld erpressen konnte? Ehe ich darauf eine Antwort fand, kam ich in meinem Büro an. Das Telefon klingelte bereits. Erfreuliche Neuigkeit, Maloney. Ihr Klient hat den Mord gestanden. Fleischer hat Dickmann ermordet. Allerdings... Sie wurden wieder einmal missbraucht, Maloney. Dieser Fleischer erhoffte sich durch Sie ein Alibi. Als dieses platzte, hat er gestanden. Was sagen Sie nun, Maloney? Ich legte wortlos den Hörer auf. Entweder hatte mich mein Instinkt verlassen oder an der Sache war etwas oberfaul. Ich wusste nur noch nicht, was. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass mich einer meiner Klienten belogen hatte. Doch weshalb sollte Fleischer derart dilettantisch vorgehen? Außer ihm hatte niemand gewusst, dass Dickmann ihn erpressen wollte. Ich nahm mir vor, die Töchter und den Sohn meines Klienten etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Sie schon wieder? Ich schon wieder. Ihr Vater hat den Mord gestanden. Das ist doch Unsinn. Die wollen ihm das anhängen. Anwälte und Richter sind alles Gauner. Ich glaube, dass Ihr Vater jemanden deckt. Und wer außer seinen Kindern käme da in Frage? Ich glaube kaum, dass er für mich ins Gefängnis wandern würde. Wer ist denn sein Lieblingskind von euch dreien? Eigentlich die Janine. Auch wenn er es nicht zugeben würde. Mich hat er nie gemocht, weil ich als Kind nicht Fußball spielen wollte. Er hätte es geliebt, wenn ich Profifußballer geworden wäre. Ich wollte auch nicht angeln und jagen. Ich fand das alles albern. Als Kind habe ich gerne gelesen. Er fand das überflüssig. Sie könnten sich mit Ihrem Vater versöhnen. Vielleicht würde er Ihnen helfen, hier herauszukommen. Das will ich aber nicht. Mir gefällt es in diesem Wohnwagen. Ich brauche nicht viel, um zufrieden zu sein. Sehen Sie, für mich ist das Leben wie ein schlechtes Mittagessen. Es schmeckt nicht besonders, aber es ist besser als gar nichts. Und man gewöhnt sich daran. Er bot mir an, etwas zu kochen. Doch ein Seitenblick auf die schmutzigen Kochtöpfe genügte, um mir den Appetit zu nehmen. Ich fuhr stattdessen zu Herrn Dickmann Senior, der am Bodensee lebte und mir einige interessante Dinge über seinen Sohn erzählen konnte. Ich wurde Vater, als ich schon fast 60 war. Er war ein sehr stilles Kind, er aß gerne Süßigkeiten und er tötete gerne Insekten. Schon mit 3 Jahren. Da begann sozusagen seine kriminelle Karriere. Mit 7 stahl er zum ersten Mal die Zahnspange eines Mädchen aus der Nachbarschaft. Sie passte ihm aber nicht. Er mochte sie auch nicht. Später stahl er auch meine 3. Zähne. Mit 10 begann er zu rauchen und mit 14 hörte er wieder damit auf, weil mit 14 alle anderen rauchten. Ja, so war er, mein Sohn. Und jetzt ist er tot. Er hat vermutlich vor seinem Tod einen Schrumpfkopf gestohlen. Er hat mir davon erzählt. Haben Sie das der Polizei gemeldet? Ja, sicher. Was genau hat er Ihnen erzählt? Er hat sich verliebt in eine Frau, die fast doppelt so alt war wie er. Tat alles für sie, wie sein Vater. Ich habe auch immer alles für die Frauen getan. Sagt er Ihnen, wie die Frau heißt? Nein, aber eigentlich wollte er für die Frau töten. Er sagte, er müsse zuerst üben und fragte, ob er 2 meiner Katzen töten dürfte. Ich lehnte das natürlich ab. Man soll keine Katzen töten, wenn man Menschen töten möchte. Das war schon immer meine Devise, damals an der Ostfront. Soll ich uns einen Tee machen? Ich hatte keine Lust, mir seine Kriegsgeschichten anzuhören. In meinem Büro las ich ein Prospekt, in dem mir aufgezeigt wurde, wie ich mit ein paar Franken in weniger als 350 Jahren ein Vermögen aufbauen konnte. Vielleicht fehlte mir nur ein kleiner Schrumpfkopf zu meinem Glück. Ich bestellte die Töchter und den Sohn meines Klienten zum Tatort und riss einen meiner älteren Anzüge entzwei. Ist doch viel zu heiß hier draußen. Davon kriege ich Kreislaufbeschwerden und Hautkrebs. Haben Sie wenigstens Bier mitgebracht? Mach doch endlich eine Entziehungskur. Halt du den Mund. Du schluckst mehr Tabletten, als die in Basel herstellen können. Wirfst den Chemiegaunern das Geld nach. Sie sagten am Telefon, es gehe um Leben und Tod. Genau. Und zu was haben Sie uns jetzt hergestellt? Hier wurde Dickmann ermordet. Wer ist Dickmann? Der Mann, der Ihren Vater erpressen wollte. Der Vater hat doch seinen Mord schon zugegeben. Damit ist doch die Sache erledigt, oder? Wir sollten versuchen, uns mit dem alten Gauner zu versöhnen. Das sagst ausgerechnet du? Soll ich aufzählen, mit was für Schimpfwörtern du ihn an Weihnachten jeweils eingedeckt hast? Er ist alt und er lebt dann immer lang. Damit wären wir beim Thema. Ihr Vater ist abergläubisch. Er glaubt, dass er sterben muss, wenn der Schrumpfkopf nicht mehr auftaucht. Das hat diejenige Person, die Dickmann getötet hat, kaltblütig ausgenutzt. Sie sagte ihrem Vater, dass sie ihm den Schrumpfkopf zurückgibt, wenn er dafür den Mord gesteht. Sie? Dann war es entweder Tanja oder Janine? So ist es. Und wieso kann es Gustav nicht gewesen sein? Dickmann hatte sich in eine Frau verliebt, für die er alles tun wollte. Selbst stehlen und morden. Dann müsste ja ich die Mörderin sein. In Janine verliebt sich doch nie ein Mann. Nicht richtig. Halt du den Mund, ja? Tja. Du warst nie besonders wählerisch. Ich hingegen geh nicht gleich mit jedem ins Bett. Sind doch alles Gauner, diese jungen Kerle. Ich habe mich im Gerichtsmedizinischen Institut erkundigt. Auf Dickmanns Anzug wurde ein Haar gefunden. Man war so nett und hat mir ein Stück des Stoffes rausgeschnitten. Und was soll dieser Stofffetzen beweisen? Er beweist, dass Dickmann einen fürchterlichen Geschmack gehabt hat. Fallt ihr wirklich auf diesen Unsinn rein? Ist doch alles nur ein billiger Bluff. Dieser Stofffetzen, der stammt nicht von Dickmanns Jacke. Weshalb sind Sie da so sicher? Das würde mich auch interessieren. Die Polizei gibt doch an Privatdetektive keine Stofffetzen ab. Auch und überhaupt. Ja? Ich sage nichts mehr. Sie haben bereits genug gesagt. Sie haben Dickmann getötet. Du? Nein. Nein, ich war es nicht. Dann bleibe allein mal ich übrig. Sie waren es aber nicht. Frau Weber war zugegen, als ihr Vater den Anruf von Dickmann erhielt. Sie wusste, dass Dickmann den Schrumpfkopf hatte. Anstatt ihn aber ihr auszuhändigen, erpresste er ihren Vater. Mein Vater hat den Mord gestanden, also was soll's? Dieser Stofffetzen stammt natürlich nicht von Dickmanns Jacke. Das haben sie auch gleich erkannt. Sie wussten ja, dass er einen gelben Anzug trug, als sie ihn töteten. Meine Schwester eine Mörderin? Ich dachte immer, die Gauner, das seien die anderen. Und das alles wegen so einem dämlichen Schrumpfkopf. Ich stecke in einer Krise. Ich doch auch. Lass uns zusammen ein Bier trinken. Ich stecke aber schon seit 20 Jahren in einer Krise. Vater ist immer so ausgeglichen, so glücklich. Und das, seit er diesen Schrumpfkopf besitzt. Ich wollte das auch mal. Zufrieden sein, glücklich. Einfach so. Glück? Das ist doch nur eine von den miesen Schlagzeilen in den Frauenzeitschriften. Sind doch alles Gauner, dieser Journalisten. Ein paar Stunden später befand sich mein Klient wieder auf freiem Fuß. Dafür wurde eine seiner Töchter eingebuchtet. Der Schrumpfkopf wurde in ihrer Wohnung gefunden. Mein Klient lebte glücklich und zufrieden weiter, während ich weiterhin vergeblich nach einem Schrumpfkopf suchte, der mir ewiges Glück schenkte. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Schrumpfkopf.